Kapitel 3, Übung A23. Geben Sie die Informationen wieder. Hören Sie die Lösungen. Das Deutsche Museum hat täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Die Pinakothek der Moderne hat von Dienstag bis Sonntag 10 bis 17 Uhr und donnerstags und freitags von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Das Kartoffelmuseum hat am Freitag von 9 bis 18 Uhr und am Samstag von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Der Englische Garten hat immer geöffnet. Das Deutsche Museum öffnet um 9 Uhr und schließt um 17 Uhr. Die Pinakothek der Moderne öffnet von Dienstag bis Sonntag um 10 Uhr. Sie schließt am Dienstag, Mittwoch, Samstag und Sonntag um 17 Uhr und donnerstags und freitags um 20 Uhr. Das Kartoffelmuseum öffnet am Freitag um 9 Uhr und schließt um 18 Uhr. Am Samstag öffnet das Museum um 11 Uhr und schließt um 17 Uhr. Das Kartoffelmuseum. Die Eintrittskarte kostet nichts. Der Eintritt ist frei. Eine Tageskarte für das Deutsche Museum kostet 7,50 Euro. Eine Studentenkarte kostet 3 Euro und eine Familienkarte kostet 15 Euro. Eine Tageskarte für die Pinakothek der Moderne kostet 9 Euro und eine Studentenkarte kostet 5 Euro. Die Eintrittskarte für den Englischen Garten kostet nichts. Der Eintritt ist frei.